Mann, die. Ja. Ja, Mann, ja. Japan, Russia, Französisch, Italien, Galilee. Apollo Hotel? Apollo Hotel? Apollo Hotel, ein Hörspiel von Susanne Amatusero Klippel. Come on, adventure. Let's speak. You want to speak? All right, let's speak. ايه ما هلا طول السوق يعني الاسواق العالمية بدأت تنفتح يعني. Wechseln wir ein paar Worte. Wo ist eigentlich Mrs. Patience? Ich denke, sie ist in Übersee. Do you think she will come back? I don't know. Apollo Hotel? Hey, it's you. Yes, of course. I am here. Where do you think I am? And who do you think I am? What do you think? Shall we have to wait? I don't know. And may I ask you a question? Right on. What are you doing here? Well, we are waiting. And what about you? I am traveling. Me and my friends, we are on transit. I see. Do you enjoy yourself? You. Is this how you say yes? You. So, in your language, yo means yes, oh? Do you have many different words to say yes, or, I mean, are there many different possibilities? Oh, no. I have only one word to say yes. But I can put it in so many different styles. I can say un, and I can say en. I can say un, and I can say un-hun. I say un-hun, and I say un-hun. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo, yo. I can even put it in a German style to say, ja, ja, ja, ja, genau, genau, you see? I see. Sprechen wir über nichts, über das wir nicht sprechen wollen. Sprechen wir von der Sehnsucht. Sprechen wir nicht von der Sehnsucht. Apollo Hotel. Sprechen wir nicht von der Eifersucht. Sprechen wir nicht von der Sucht. Sprechen wir von der Suche. Ich zum Beispiel bin seit Jahren auf der Suche nach einem wirklich schönen Wintermantel. Genau wie ich. Bye. Moi, je m'appelle Narcisse. What a nice name. Oui, mes parents m'ont donné le nom d'une fleur française. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je ne suis ici que de passage. Moi aussi, je ne suis ici que de passage. Et votre profession? What is your profession? I am a businessman. I am dealing. Dealing? Avec quoi? Dealing avec beaucoup de choses diverses. Ah, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? Well, it is not too bad. On va voir. Good evening. Good evening. Hello. Hi. It seems as if the three of you are sitting here waiting for some good entertainment. Definitely we do. And what about you? Well, me and my friends, we are on transit. I see. What is your profession? Moi, je m'appelle... I'm a businessman. Merci. A dealer. What a beautiful what name. What are you dealing with? It's the name of a flower. I am dealing with so many Mes parents m'ont nommé d'après une fleur française. Well, I am what dealing are you doing with... Here? Moi? Words. Je ne suis ici que de passage. Oh, interesting. Moi aussi. Say some of them, please. Je ne suis ici que de passage. Et votre profession? What is your mission? Je suis un homme d'affaires. I'm a dealer. Dealing avec quoi? Moi? Je suis dealing avec des identités. Ah. C'est très intéressant. Et qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? Oh. Pas mauvaise. Mais... Okay, let me present to you some of my foreign words. Angeli, Banki, Bulu, Dokita, Fidi, Gold. Angeli? Angeli, the angel. Banki, the bank. Bulu means blue. Dokita, the doctor. Fidi, the field. Gold, the Africa, America, England, India, Germany. Hey, what's up? I'm busy right now. I'm gonna meet you in the bar later on. Beschäftige ich mich seit Jahren mit der Herkunft von Wörtern. Und so schlug ich eines Tages ein etymologisches Wörterbuch auf und fand dort unter dem Stichwort Leiden, dass das im heutigen Sprachgebrauch im Sinne von dulden, ertragen, Schmerz, Kummer empfinden, gebräuchliche Verb für gehen, fahren, reisen bedeutet hat. Im Sinne von dulden, Schmerz empfinden, ist Althochdeutsch Lidan eine Rückbildung aus Althochdeutsch Irrlidan, was so viel wie erfahren oder durchmachen heißt. Auf die Bedeutungsentwicklung des Wortes hat, so heißt es, vermutlich die christliche Vorstellung vom Leben des Menschen als Reise durch das irdische Jammertal eingewirkt. Was ich sehr bemerkenswert finde. Sie finden finden das bemerkenswert? Warum? Bemerkenswert, weil ich mir das Leben immer als eine Reise ins Glück vorstelle. Oder doch zumindest als eine Reise auf der Suche nach dem Glück oder nach dem gelobten Land, wie immer Sie es nennen möchten. Stimmen Sie mir zu? Ich stimme Ihnen zu. Mittelhochdeutsch Lieden, Althochdeutsch Lidan, Gotisch Leiban, Altenglisch Lidan, Altisländisch Lida gehören mit verwandten Wörtern in anderen indogermanischen Sprachen zu einer Wurzel Leid, gehen, dahingehen. Wie übrigens auch Leidenschaft als Ersatzwort für das französische La Passion. Motto, the car, cement, the cement, holiday, the holiday, cigar, the cigarette, machine, the machine, driver, the driver, railway, the railway. Railway? Yes. Railway, Mr. Railway. you are presenting some of your foreign words. What are you dealing with? I am dealing with gold. Me and my two best friends, we are from the same town. He's dealing with gold, and I am dealing with words. Uh-huh. And what is your other friend dealing with? Well, he is dealing with identities. He is dealing with identities? How interesting. Sorry, but I don't understand. Okay, he is dealing with papers and stars. This is the Apollo Hotel? Yes, no problem. Yes, we are waiting. You can come anytime you want. You're welcome. Bye. A very nice evening. Don't you think so? It's a very interesting evening. Definitely, it's a fact. I suspect there will be some more waiting tonight. What about going to the bar and have some drinks? It will be my pleasure to invite all of you. A great idea. Let's go. Thank you very much for your invitation. But I prefer to stay here for a little while and meet you later. Also me, myself. I want to stay. Cheers. So, please, say some more of my foreign words. You want to know some more of your foreign words? Yes. Okay. Cinema, the cinema. Cinema, the cinema. Monjiki, the magic. Monjiki, the magic. Saucy, the church. So, you're also dealing with words? Yes, sometimes. Ich meine nicht den Glamour, ich meine den Glanz, der Glanz. Achten Sie auf den Glanz. Was machen Sie beruflich? Ich bin Manteldieb. Das müssen Sie erklären. Ja, sprechen Sie. Ganz einfach. Ich stehle Mäntel, ich stahl Mäntel, habe Mäntel gestohlen, werde Mäntel stehlen und werde Mäntel gestohlen haben, denn ich stehle gerne Mäntel. Oh. Und dann verkaufe ich sie. Kurt, und wie finden Sie den heutigen Abend? Kurt, at the same time. Nicht schlecht, um nicht zu sagen, ich finde ihn grandios. Ich mag diese Halle. Ich mag die Kuppel, die Leuchter, das Licht und das Lachen hier. Die Stimmen. Sogar die Teppiche und die Tapeten finde ich nicht schlecht. Haben Sie bemerkt, dass oben in der Kuppel Vögel fliegen? Apollo Hotel? Es sind Vögel aller Art. Come on. Ich habe sie gehört, aber nicht gesehen. Es sind Amseln, Drosseln und Meisen, Tauben, Rotkehlchen, Elstern und Krähen, Buntspechte. Und es sind einheimische Vögel und exotische Vögel und Zugvögel aller Art. Bonsoir. Bonsoir. Cheers. À votre santé. Cheers. À votre santé. À votre santé. Excusez-moi, madame. I have to introduce myself. My name is Narcisse. Très, très beau. Oui. Mes parents m'ont donné le nom d'une fleur française. C'est vraiment beau. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je ne suis ici que de passage. C'est vrai? Oui, c'est vrai. À votre santé. Apollo Hotel? Apollo Hotel? Yes, we are free. You can come anytime you want. Apollo Hotel? You again? What is the problem again? So, they sent one of their incredible bills again? Do you think we'll have to pay? And what about the air company? Let's wait and see. I want to make an overseas call, please. Do you have the number? Yes, of course. Mowani Apollo Hotel. Sheowa Dada. Shekosi Wahala and things are going well. Amarira. Odabo. How about you? The cup bird. Cage. The bird cage. Office. The office. Palo. Manchmal frage ich mich, wer das alles bezahlen soll. Was meinen Sie damit? Ich meine damit, was ist, wenn man uns zur Kasse bittet, Sie und mich? Ich denke, wenn nötig, werden wir es erschwingen können. Das heißt natürlich, wenn wir wollen. Wollen wir denn? And let Africa fall down. Mais l'Afrique est tellement belle. C'est juste. Mais malheureusement, on doit la laisser tomber tout de même. Ah, ça c'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais c'est une question de raison et de sécurité. Et qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? You think about laisser tomber l'Europe? Never. Mais pourquoi pas? L'Europe, l'Europe. L'Europe, c'est fini. L'Europe, c'est un calcul trop cher. What are you talking about? I think that Europe is finished. Sie haben einen schönen Mantel an. There is nothing left then. Finden Sie? Very, very expensive bills, which you and I will have to pay. You must be joking. Wie gefällt Ihnen der Abend? Mr. Pink. Er gefällt mir gut. Pay for what? Mir auch. Paying for the luxury. Was sind Sie von Beruf? Paying for everything. Ich bin Manteldieb. Even for the waiting. Aha. If you call this luxury, und ich bin auf der Durchreise. Look, genau wie this ich. Is not even what I call a living. And I'm not calling it the waiting, but a waste of time. Apollo Hotel? I am still here. I spoke with Mrs. Patience. Is she all right? Yes, she's all right. Call me next time, I'll be gone. Let's dance. Yeah, let's dance. Gehen wir zur Bar. Ja, gehen wir. Maintenant, je pense que cette soirée aujourd'hui est une soirée très spéciale. Va-t-elle durer très longtemps, cette nuit? Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas important. C'est vrai. They do. It's just the echo. It is very far away. It is going very far away, and then it comes back to your ear. Gold. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Maintenant? Je me rappelle. C'est la liberté. C'est le plaisir. Et c'est la beauté. La beauté. Et la bonté, le bonheur, et c'est la passion. La passion? Oui, la passion, et aussi la patience. I see. In our language, the ocean is called Okun. Okun. Okun means the ocean. And everything which cross Okun, the ocean, both person and thing, we call it Tokumbo. Because Tokumbo means came across the ocean. Thank you. Apollo Hotel? Apollo Hotel. Come on. Yes? Of course. I am still here. Although, how long since I got paid? Give me an answer. Hey, I am waiting. I am still waiting, please. Okay, you are lucky again. I have to drop right now. The ambassador is coming. Bye. Good evening, ladies and gentlemen. As I guess, all of you are here on transit. And also me, myself, I'm here on transit tonight. So before all of us are leaving to wherever we want to leave, and before all of us shall leave to wherever our destination is, let me be the one who speaks these few words to you in a situation which some of you might call crise, while others are calling it life. Ich bin gebeten worden, Deutsch zu Ihnen zu sprechen, und ich begrüße Sie als Reisende. Denn wir alle sind Reisende, Sie und ich. Es ist kein Zufall, dass der Ort, an dem wir heute zusammengekommen sind, Apollo Hotel genannt wird. Wir alle wissen, dass hier ist kein Hotel im üblichen Sinn. Auch wenn, und das ist keine Frage, sich alle die größte Mühe geben, so zu tun, als ob. Wenn also nicht Hotel, dann bleibt Apollo. Apollo, the son of Zeus, who lived in the Greece of old. Brother of Diana, fearless fighter, hunter who conquered the mighty Python and got conquered by Armor, master of the Delphic Oracle, god of music. Why did he get conquered by Armor? Why did Amur become his enemy? Don't make big things small, even if they are looking small. And even when it comes to enemies, sometimes it's easier to conquer a big enemy than a small one. Ich wünsche uns allen eine gute Reise. Mögen wir alle unser Ziel erreichen. Good evening, ladies and gentlemen. Apollo Hotel, ein Hörspiel von Susanne Amatusero Klippel. Es sprachen Frau Liebe, Mandisa K.U., Frau Aventüre, Donata Höffer, Frau Vernunft, Monika Bleibtreu, Reception Lady, Dorothee Reinos, Erster Händler, Bayo Ade, Zweiter Händler, Toki Adejefa, Dritter Händler, Reinhard von Hacht, Narziss, Christian Kaiser, der Manteldieb Andreas Leutze, der Botschafter David Kyungu, Musik Toki Adejefa, Technik Johannes Carstens und Sabine Kaufmann, Regieassistenz Waltraud Heise, Regie Susanne Amatusero-Klippel. Sie hörten eine Produktion des NDR aus dem Jahr 1994.